sieht es aus, wenn wir kommen und das Leben übernehmen. Alles wird sich ändern, nicht mehr wie vorher. Cool, was Larry King und Folge machen. Wir killen das deutsche Rap-Game, wir würfeln selbst bei diesem Spiel. Trainer kommt an uns vorbei. Yeah. Jeder wäre sehr gern, so wie ich, so wie er, so wie wir uns geben, leben, so wie wir wären. Doch ist es schwer, Homes, hört auf uns zu, da wir hört auf uns Homes, dann könnt ihr durch mein Revier locker gehen, ohne dass euch einer anfickt, ohne dass euch einer dumm kommt und euch anpisst. Seid down mit der Crew, die die Trends setzt. Wäre geil, wenn ich noch ein paar mehr Fans hätte. Wir waren die ersten mit dem Cappy auf dem Schädel, nu Era auf dem Totenkopf, das Logo meines Labels. Wir sind so kreativ und relativ im Vorteil. Haben Hunger auf mehr, wollen ganz groß sein. So wie ein Vorbild, ob gut oder schlecht. Ich brauch mehr Geld für meine New Era Caps. Die eine in lila, die andere in Weißgold. Wird die Kohle jemals reichen? Ja, das weiß Gott. Tür! So sieht es aus, wenn wir kommen und das Game übernehmen. Alles wird sich ändern, nicht mehr wie vorher. Cool, was Larry King und Folge machen. Wir killen das deutsche Rap-Game, wir würfeln selbst bei diesem Spiel. Trainer kommt an uns vorbei. Und das ganze Business kriegt von uns eine fette Klatsche. Wow. Wir stecken das jetzt einfach mal in unsere Westentasche. Wir sorgen schon dafür und werden euch den Rest einfach vergessen lassen. Rapper können es echt nicht fassen, denn Zeugo lässt es jetzt zu krachen. Wir sind der Traum aller Independent-Künstler hier im Land und wir sind das einzige Indie-Label mit viel Verstand. Und unser Logo sieht aus wie der Tod mit nem Cappy auf dem Kopf. Das ist ernst, Wichser, ich schieß auf den Cappy mit ner Glock. Klack. Ihr seid schuld, ihr habt euch selbst den Scheiß eingebrockt. Ich Tiger Woods, denn ich hab gleich eingelocht. Wenn ich ehrlich bin, brauch ich mehr Moneten eigentlich. Fette Rapper können gehen, denn sie haben sich eh eingepisst. Eure nicht-Berliner Disse haben für uns zwei kein Gewicht. Nein, Mann. Ihr sagt alle, dass sie kommt, doch ich hab doch keinen in der Sicht. Wo? So sieht es aus, wenn wir kommen und das Game übernehmen. Alles wird sich ändern, nicht mehr wie vorher. Cool, was Larry King und Volvo machen. Wir killen das deutsche Rap-Game, wir würfeln selbst bei diesem Spiel. Trainer kommt an uns vorbei. Ich will ganz gehen und das Game ist gekillt von uns zwei. Jeder rennt weg und das ist noch besser für euch. Und wie die Leute plötzlich alles klauen, denn egal was wir tun, es ist alles umsonst. Jede Idee wird geklaut, doch keiner glaubt uns, also vertraut uns denn. So sieht es aus, wenn wir kommen und das Game übernehmen. Alles wird sich ändern, nicht mehr wie vorher. Cool, was Larry King und Folge machen. Wir killen das deutsche Rap-Game, wir würfeln's.